Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er sagte, du Mensch, schaue zum Gebirge Seir. Sprich gegen diesen Ort. Dritter sagt zu ihm, Gott der Herr spricht so. Ich bin gegen dich, Gebirge Seir. Ich mache dich zu einer leeren Wüste. Vierter, ich mache deine Städte kaputt. Du wirst eine Wüste sein. Dann weißt du, ich bin Gott. Fünfter, du warst immer ein Feind von Israel. Du hast sie mit dem Schwert angegriffen. Das war in ihrer schlimmsten Zeit. Sechster, darum sage ich, du hast Blut vergossen. Jetzt wird Blut dich verfolgen. Das verspreche ich. Siebter, ich mache das Gebirge Seir ganz leer. Niemand wird dort mehr gehen oder kommen. Achter, ich fülle deine Berge mit Toten. Überall in den Tälern liegen Menschen. Das Schwert hat sie getötet. Neunter, du bleibst für immer eine Wüste. Niemand wohnt mehr in deinen Städten. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Zehnter, du hast gesagt, diese zwei Länder gehören mir. Wir nehmen sie uns einfach. Aber ich, Gott, war dort. Elfter, du warst sehr wütend und hattest Hass. Deshalb werde ich dich jetzt bestrafen. Du wirst meine Macht spüren. Zwölfter, ich habe deine bösen Worte gehört. Du hast über die Berge von Israel gelacht. Du dachtest, sie sind leer. Dreizehnter, ihr habt stolze Worte gegen mich gesagt. Ich habe alles genau gehört. Vierzehnter, Gott der Herr sagt, du hast dich über Israel gefreut. Jetzt mache ich dein Land leer. Fünfzehnter, du hast dich über Israels Land gefreut. Jetzt wird das Gebirge Seir eine Wüste. Ganz Edom wird leer sein.